die es richtig hart trifft, das sind meistens auch die, die sich gar nicht gut artikulieren können, die dagegen wenig tun können. Die laufen vielleicht bestenfalls mal bei einer Querdenken-Demo mit, ja, aber die können da relativ wenig machen. Ja, die müssen das erdulden und sind dann so die sogenannten Wutbürger. So, und was das Schlimme daran ist, dass daraus dann so ein intellektueller Kampf entsteht. Ja, der Wutbürger geht auf die Straße und kann sich nicht artikulieren. So, der, den es nicht so hart trifft, der sich für was Besseres hält, der sieht das und denkt sich dann, ach, was übertreibt der denn? So, und schon hast du irgendwie einen Konflikt, der ab diesem Moment schon gar nicht mehr auflösbar ist, weil beide Seiten ab dem Moment nur noch für sich selber argumentieren. Ja, ich gebe dir recht, Georg. Also so irgendwelche Erreger, die sind schon immer rumgefleucht. Ja, also zum Beispiel 1968, weißt du, da gab es die Hongkong-Grippe. Da gab es 70.000 Tote in Deutschland. Ja, und das hat man auch gewusst. Das war jetzt nicht unbekannt. Man hat halt laufen lassen. Ja, man hat keinerlei Hygienevorschriften gemacht. Irgendwie kaum jemand hat eine Maske getragen und wenn dann freiwillig, ohne dass es irgendjemand auferlegt hätte. Und ja, die Krankenhäuser waren überfüllt, die Intensivstationen waren am Ende und am Ende waren es 70.000 Tote. Ja, die Hongkong-Grippe 1968. Aber hat da halt keinen interessiert. Der einzige Unterschied heute ist, dass wir halt irgend so einen Test haben, ja, womit man das sozusagen verfolgen kann. Und ja, dadurch richtet sich halt der volle Fokus darauf. Ob das irgendeine Relevanz hat, ist völlig unwichtig. Wenn alle drauf gucken, dann hat es eine. Ja, das ist wie Big Brother. Das ist das Unwichtigste der Welt, aber alle gucken es an, irgendwie, um darüber zu reden. Und wenn dann eben der Fokus da drauf liegt, ja, das ist so wie, morgen ist es WM-Finale. Ja? Da denkt niemand an was anderes. Ja? Und dann ist es gelaufen und dann ist es schon wieder gut und du denkst nicht mehr drüber nach. Ja, aber in dem Moment ist es der Fokus und das machen die Medien. Und ich kritisiere sowieso immer die Medien. Ja, ich kritisiere viel weniger die Politik, weil bei der Politik ist mir sowieso klar, das ist ja, es ist halt Politik. Da hat ihr schon oder jeder hat von seinem Opa erzählt bekommen, ja, die Politiker, ja, das ist Propaganda. Und das wissen wir aus der Geschichte. So war es schon immer. Ich frage mich nur immer, warum die Leute glauben, dass es heute anders ist, ja, dass heute alles besser ist, ja, dass wir diese ganzen zivilisatorischen, die dunklen Ecken, ja, der Zivilisation, dass wir die alle überwunden hätten. Ja. Die Gegenwart zeigt ja eigentlich das exakte Gegenteil bei dem, was alles falsch läuft. Und das Problem ist, bei der Gefährlichkeit dieser Pandemie ist das ja eine pure Relation. Da gibt es ja kein Gradmesser dafür. Ja? Wie viele Tote muss es geben, damit es irgendwie eine Relevanz hat? Ja? Darüber kannst du halt nicht der Form nicht reden. Aber was man halt erstmal akzeptieren muss, ist, dass es halt so ein gewisses Hintergrundrauschen gibt. Ja? Menschen sterben. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Und wenn man jetzt aber wirklich will, dass man Lebensjahre gewinnt, ja. Ob das jetzt, indem man zum Beispiel bei einer Pandemie irgendwelche Maßnahmen trifft, damit weniger Leute sterben, ja. Oder da gibt es ja noch ganz andere Möglichkeiten. Man könnte jetzt auch einfach einen Straßenverkehr verbieten, ja. Da gibt es keine Unfalltoten mehr oder ganz wenige, ja. Sowas könnte man alles machen. Da muss man halt die Relation abwägen. Und zum Beispiel mal so ein so eine Tatsache, die Wirtschaftsexperten, die vermuten, dass der Dezember-Lockdown jetzt ungefähr 50 Milliarden kosten wird. Und der Lauterbach hat bei Lanz gesagt, der wird ungefähr so 7.000 bis 8.000 Menschenleben retten. Ja, wie er darauf kommt, weiß ich nicht, aber wenn man das mal überschlagt, da kommen schon ein paar Millionen pro Menschenleben zusammen. So, und es sind ja überwiegend, ja, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber das zeigen ja die Statistiken, dass das überwiegend Menschenleben sind, die jetzt nicht mehr eine allzu hohe Lebenserwartung haben. Ja, also es sind pro geretteten Menschenleben relativ wenige Lebensjahre, in vielen Fällen noch nicht mal Jahre, die da gewonnen werden. So, ja, ich will Muss das gar alle nicht impfen. werten, sondern das einfach nur mal so als Fakt nennen. So, und jetzt gibt es zum Beispiel ein Mittel, das heißt Zolgensma. Das wurde entwickelt mit wahnsinnig viel Forschungsgeldern. Und das ist in der Lage, einen Gendefekt zu reparieren, der bei Neugeborenen eben manchmal da ist, also wenige hundert Fälle pro Jahr in Deutschland. Aber der führt eben dazu, dass die Lebenserwartung bei ungefähr 2 Jahren liegt. Ja, und das ist natürlich tragisch, sowohl für das Kind als auch für die Eltern. Das ist alles ganz schlimm. So, und dieses Zolgensma, dieses Medikament, ist in der Lage, diesen Gendefekt zu reparieren. Und zwar nach einmaliger Anwendung. Ja, es ist halt eine Spritze, es ist wie eine Impfung. Auch mRNA-basiert, glaube ich. Ich will jetzt nicht wieder was Falsches erzählen, aber ich glaube schon. Und das behebt quasi den Defekt in der Form, dass dann irgendwie überhaupt gar keine Schäden mehr sind. Das Kind kann Leben führen. Ja? Und da reden wir über ein paar Jahrzehnte an Lebensjahren, die gewonnen werden. Problem an der ganzen Sache, diese eine Dosis kostet 2 Millionen Euro. Weil das eben in der Herstellung so wahnsinnig teuer war und so wahnsinnig selten gebraucht wird. Deswegen ist halt eine Dosis wahnsinnig teuer. Aber unsere Krankenkassen und die Regierung ist nicht bereit, den Kindern, die das bräuchten, zu spendieren. Ja, gibt's nicht, ist zu teuer. So, und wenn man da jetzt hat man mal eine Relation, ja, also 2 Millionen Euro für ein ganzes Menschenleben, ja, und die ganze Dramatik drumherum wäre weg, ja, für die Eltern, für das Kind und alles drumherum. Ja, 2 Millionen, nee, dafür ist zu viel, ja. Aber so 5 bis 6 Millionen pro im Durchschnitt wie alt? 86 Jahre? Der gerettet wird. Und wie gesagt, ich will das gar nicht aufwiegen. Ja, naja, irgendwo mache ich es ja schon, ja. Aber ich meine, es ist ja auch, wenn es ein totales Tabuthema ist, ja, traut sich halt keiner anzusprechen. Boris Palmer vielleicht mal so durch die Blume weg, ja. Und es ist ja auch schlimm, da quasi wie so eine gedankliche Triage zu machen, ja. Wofür entscheide ich mich? Für den 86-Jährigen oder für das 2-Jährige, ja. Eigentlich, die Frage, die ist so banal, die muss man noch nicht mal stellen. Die entscheidet ja jeder gleich. Außer unsere Politik. Die rettet nicht die 2-jährigen Kinder. Tut aber 50 Milliarden Lockdown-Schaden. Und da reden wir jetzt noch nicht mal, das ist jetzt nur der finanzielle Schaden. Wir reden jetzt nicht über die Leute, die sich deswegen in den Strick nehmen. Die gibt's auch. Ja, und die im wirklich, das ist jetzt einfach nicht nur dahergeredet. Ich kenne mittlerweile mehrere Fälle. Ja, es ist zwar nicht aus dem unmittelbarsten Kreis, aber habe ich schon viel gehört. Ja. Und das ist da noch nicht mal einkalkuliert. So, und wenn man jetzt alle diese Fakten zusammenrührt und einfach mal guckt, ja, was haben wir denn hier? Ja, auf der einen Seite wird so entschieden, auf der anderen Seite wird so entschieden. Dann kommt man eben zu dem Fazit, dass man es selber wahrscheinlich anders gemacht hätte. Oder andere Entscheidungen treffen würde. So, man ist aber selber nun mal nicht an der Regierung, ja, sondern die Regierung ist an der Regierung und die macht eben, was sie will. Das muss man so sagen, ja. Also Parlament gibt's ja nicht derzeit. Es ist ja irgendwie so ein Fünfkopf-Gremium, was da derzeit irgendwie die Entscheidungen trifft oder zumindest die Ministerpräsidenten. Und das hat wenig mit Demokratie zu tun, ja. Da müssen wir jetzt halt durch, weil Ausnahmezustand und die Pandemie macht das eben erforderlich, wird uns dann eingeredet und so weiter. Und das ist ja alles noch an dem Punkt, wo man sagen kann, okay, dann lasst uns darüber debattieren. Wenn ihr der Meinung seid, dass das so zu laufen hat, dann setzen wir jetzt eben mal Pro und Contra in die großen Talkshows und debattieren darüber. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber genau das wurde nicht gemacht und wird von Anfang an unterdrückt. Ja, jede kritische Stimme, wie Bhakti und Wodak gleich im Keim erstickt. Ja, da kann der Bhakti einen Bestseller, der sich wochenlang auf Platz 1 in den Bestsellerlisten hält, schreiben. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja, der kriegt stattdessen halt einen Schmähpreis hier, die goldene Banane oder was weiß ich. Nee, das goldene Brett vorm Kopf ist es, ja, was er gewonnen hat dafür. Und das ist halt eine Art und Weise der Diffamierung, die halt nur dazu dienen soll, diese Meinung aus dem gesellschaftlichen Diskurs von vornherein auszuschließen. Und jeden, der diesem folgt oder sich diese Meinung auch nur mal quasi zur eigenen Meinungsbildung antut, ja, zum Beispiel das Buch lesen, Corona-Fehlalarm, ja, einfach nur mal um die andere Seite verstehen zu wollen, der macht ja quasi schon was falsch, ja. Selbst der ist schon verdächtig. Also ich mache nur, wieso seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahrzehnten Und das ist schon immer das Gleiche gewesen. Es hat nur eine neue Dimension gewonnen. Aber in der Sache her ist doch dieses mit Dreck werfen, es bleibt schon was kleben, uralt. Ja, hat schon immer gut funktioniert. Und ich meine, dass es funktioniert, wurde mir vorgestern erst wieder deutlich, indem Spreadshirt zum Beispiel so völlig aus der Kalten heraus den Noviso-Shop gelöscht hat. Ja. Und wir hatten da nun wirklich nichts irgendwie ansatzweise Verdächtiges drin. Wir hatten da ein paar liebenswerte Comic-Motive drin und das Noviso-Logo. Ja, und das war's schon. Und Spreadshirt war der Meinung, nein, Noviso, das geht gar nicht. Ja, und da frage ich mich, wie kommen denn die da drauf? Ich habe eine E-Mail bekommen, hallo, hiermit informieren wir Sie, dass Ihr Kundenkonto namens Noviso gelöscht wurde. Im Übrigen verweisen wir auf die Community-Standards. Und dann war da noch ein Link dazu. Mehr nicht. So in den Standards, okay, wenn man sich die durchliest, da denkt man, wer hat denn so einen Schwachsinn geschrieben? Ja, das hat jetzt irgendwie wenig mit Community-Standards zu tun, sondern das ist ja eher schon der Aufruf zur Denunziation. Ja, also du wirst da aufgerufen, alles zu melden, was sozusagen gegen die Sittlichkeit verstößt, was ja aber bei unseren Motiven definitiv nicht der Fall war. Ich wüsste jetzt nicht, warum. Ja, trotzdem haben es ausreichend viele gemeldet, wahrscheinlich so nach dem Motto, hier, nu wieso, Nazi, bla, wahrscheinlich noch mit einem Link zu Psiram, und das hat dann gereicht, mhm, ja, für Spreadshirt. Und ja, das ist natürlich ein Armutszeugnis, weil da fragst du dich auf der einen Seite, sind die jetzt wirklich alle schon so dermaßen gestört, muss man sagen, dass die wirklich der Meinung sind, nein, hier darf jetzt nur noch die einzige von der Regierung vorgegebene Meinung gelten und alles andere ist gefährlich und muss sabotiert und unterdrückt werden. Ja, ist das wirklich die Denke oder ist es Angst? Ja, wenn man jetzt auf einmal irgendwie halt Druck bekommt, ja, oder vielleicht sogar bedroht wird, ja. Hat sich das deiner Meinung nach verschärft? Also es gibt ja viele Denunziationsportale, ja? Und da scheinen die Gerichte auch großzügig drüber hinwegzuschauen. Und was ich aber viel interessanter finde, ist die Tatsache, dass zum Beispiel Google, das ist ja ein amerikanischer Konzern, ist aber, wenn du nach Noviso googelst, ich meine, Noviso weiß ich nicht, wie viele Einträge Noviso hat, ich muss gleich mal gucken, während ich hier erzähle. So, und da ist es 130.000, zumindest steht es jetzt bei mir. Und man hat halt trotzdem auf der Startseite, ja, die ganzen Hetzartikel gegen Noviso. Ja. Also es gibt nun wirklich wahrlich viele gute Artikel von Noviso. Wir selber haben für eine Menge Traffic im Netz gesorgt, ja. Aber man hat dann halt eben auf der Startseite Inventati, Hetze und Desinformation aus der Leipziger Südvorstadt. Da muss ich gleich mal sagen, dieser Artikel ist falsch. Der sagt nämlich, wir hätten irgendwelche Videos für Legida produziert. Und da ist dann ein Beweisfoto sogar in dem Artikel drin. Da sieht man ein Legida-Video und da sitzen die in weißen Sesseln. Und weil Noviso-Produktion auch diese weißen Sessel hat, müssen die das produziert haben. Ja, so. Das reicht aus, um auf der Startseite für Google zu landen. Ja, es ist noch nicht mal wahr. Oh, und du hast hier unter Schlagzeile Noviso Doppelpunkt Hetze und Desinformation aus der Leipziger Südvorstadt. Das heißt, jeder, der Noviso googelt, kriegt als erstes diesen Scheiß angezeigt, der noch nicht mal wahr ist. Weißt du? Und da hast du schon mal die Arschkarte. Ich weiß gar nicht, wie viele Interviews mir schon wegen diesem Artikel abgesagt wurden, die vorher schon zugesagt wurden. Ja, und dann kam 2-3 Tage später die E-Mail so, ja, tut uns leid, haben nochmal geguckt, machen wir lieber doch nicht. Ja, also das ist so, nächster hier. Deutschlandfunk Kultur, gleich der nächste Artikel. Radikalisierung durch YouTube mit 2 Klicks in die braune Filterbubble, bla. So, boah, was, ist das ekelhaft, Alter. So, da wurde dann hier irgendwie, da war, muss ich, ist meine Interpretation, da war der Mainstream wohl ein bisschen neidisch auf die Tatsache, dass Noviso das meistgeklickteste YouTube-Video zum Thema Chemnitz damals gemacht hat im August 2018. Da hat ja sogar die New York Times in New York sich darüber echauffiert. Ja, wie kann denn das sein, dass da in Deutschland, wenn man nach Chemnitz googelt oder YouTubet, besser gesagt, dass da so ein Video kommt hier von Noviso? Geht ja gar nicht. So, weißt du? Dann hast du als nächstes Psiram, klar, und dann noch gefolgt von einem Artikel von der Zeit unter dem Titel Rechte Esoterik, das Antisemitische in geringen Dosen. So, nichts in diesen Artikeln hat irgendwas wirklich mit der Substanz von Noviso zu tun. Ja? Das Beste ist ja dann noch der Artikel aus der Taz, mal nach dem Rechten sehen, ist da die Überschrift. Ja? Und da ging es darum, dass man uns madisch machen wollte, dass im Jahr 2017 der Film Rammstein, das letzte Gefecht, vom Deutschen Journalistenverband und der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Alternativen Medienpreis ausgezeichnet wurde. Ja? Das ist die Nachricht. Aber in der Taz steht am Ende, mal nach dem Rechten sehen. Ja? Es ist unfassbar, wie da einfach mal die Realität auf den Kopf gestellt wird und du eigentlich froh bist, irgendwie endlich mal eine Ehre irgendwie zuteil bekommen, ja, wie auch immer. Ja, und dann drehen die dir das noch irgendwie rum, mhm. Ja, und anstatt irgendwie, dass du am Ende irgendwie stolz drauf sein kannst, musst du dich noch verteidigen. Weißt du? So wie, ja. Es sind ja in der Form keine Lügen, es sind Denunziationen, ja. Es ist, also doch, es sind auch viele Lügen, es sind schlichtweg Falschbehauptungen. Aber es hier kollidieren ja Weltbilder, wobei Nuviso meiner Meinung nach, wie auch wirklich viele andere alternative Medien oder freie Medien, einfach falsch interpretiert werden von denjenigen, die sie nicht kennen. Mhm. Ja, die werden da halt in den Topf gerührt, so eine Vorstellung von den, ja, Schwurblern, Esoteriker, Verschwörungstheoretiker. Wenn man keine Ahnung davon hat, dann sind das eben nur irgendwelche pauschalen Begriffe, ja, die man halt labelt. Für alles, wovon man halt keinen Plan hat, ist es Verschwörungstheorie, esoterische, braunes Geschwurbel, und da ordnet man das ein. So, und was man dann davon zu halten hat, das geben einem die Massenmedien vor, indem sie das framen. In kurzen, zweiminütigen, konsumierbaren Happen, die dir dann den ganzen Tag mal hier, mal dort um die Ohren gehauen werden. Ja? Querdenken ganz böse, 9-11 war genauso wie es George Bush erzählt hat, ja, und dieser ganze Käse, der uns dann, oder der ja dazu dienen soll, dass die große, breite Masse mitspielt, die wissen ganz genau, dass die nicht jeden damit kriegen, ja, aber es reicht aus, oder es hat lange Zeit ausgereicht, sagen wir es mal so, es hat die lange Zeit nicht gestört, dass es da ein paar YouTuber gab, ja, die da irgendwie so ihre 9-11-Aufklärungsfilme gemacht haben und so, also das lief unter ferner Liefen. Ich meine, Loose Change kannst du auf Amazon Prime angucken. Weißt du, das ist mittlerweile schon Kulturgut. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Meldungen allein in den letzten 48 Stunden von hier und da reinkamen, wo die Polizei mal zu Hause vorbeigeguckt hat. Ja, also wir hatten mal zum Beispiel einen Arzt bei uns in der Sendung. Das war dann auch die Sendung, die sie uns gelöscht haben bei YouTube. Und dem haben sie gestern auch die Bude auf den Kopf gestellt. Der hat wohl ein paar Atteste ausgestellt. Da stimmte wohl irgendwas nicht. Ja, aber der hat da jetzt natürlich auch eine Strafe zu befürchten. Wahrscheinlich sogar eine Gefängnisstrafe steht da im Raum. Keine Ahnung. Dem Hans Tolzin, also diesen Impfkritiker, dem haben sie die Bude auf den Kopf gestellt. Und. Also man geht da jetzt wirklich rigoros durch. Es ist schon... Ja, Wahnsinn, beängstigend. Das, was man noch vor ein paar Jahren sich nicht hätte vorstellen können, passiert jetzt gerade bei Ärzten. Das, was in Amerika nach dem 11. September passiert ist, bei Buchkreiseln von alten Omis, Alter, wo sich in irgendwelche Lesezirkel von irgendwelchen Rentnerinnen dann FBI-Agenten eingeschlichen haben, um zu gucken, ob da nicht subversives Gedankengut geteilt wird. Und worüber die alten Damen denn so schnacken, ja? Ach, weißt du, mittlerweile, als ich Nuviso angefangen habe, habe ich das ja damals wegen 9-11 gemacht. Also das war bei mir ganz klar der Auslöser. Und ich bin damit angetreten, weil ich wirklich dachte, wenn man nur ausreichend genügend Fakten so aufbereitet, dass es wirklich jeder Dödel versteht, dann muss sich ja was ändern. Das kann man ja nicht ignorieren. Boah, habe ich mich getäuscht. Ja. Es wurde ja nicht gänzlich ignoriert. Ja, es hat ja trotzdem viele Menschen erreicht und getriggert. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, es gibt viele Menschen, also viele in Anführungsstrichen, ja, muss man relativ sehen, aber so ein paar 10.000 Menschen, wahrscheinlich sogar ein paar 100.000 Menschen, die sehen das so wie wir. Ja, das ist halt ein Weltbild. Ja. In dem Weltbild stimmt die offizielle Version von 9-11 nicht. In dem Weltbild läuft hier mit Corona irgendwas anderes. Ja. in dem Weltbild will man weder Hillary Clinton noch Joe Biden als US-Präsident, ja, egal was da die Alternative ist. Und in dem Weltbild ist Putin auch nicht der Böse. So, da kann man jetzt natürlich überall schon wieder anfangen zu diskutieren und abwägen und Pro und Contra und wie auch immer. Aber das ist so im Groben und Ganzen das Weltbild. Ja, MH17 wurde auch nicht von Hosen abgeschossen und so weiter. Was ich aber sehr spannend finde bei dem Corona-Thema ist, dass sehr viele Leute, die ich, sage ich mal, in dieser offenen Medienlandschaft gesehen habe, ob es jetzt Zuschauer sind, ob es jetzt Konsumenten sind, die darüber sprechen, oder ob Medienschaffende, da hat es ja auch einen Riss zwischen den Menschen gegeben. Ne? Und was mich halt wundert ist, die Regierungen, ne, du hast ja eben gesagt, so früher war das ja eigentlich immer die Volkseinstellung, ja, dass man alle Politiker in einen Sack stopfen kann und du triffst immer den richtigen, wenn du mit einem Stock draufschlägst, so, ne? Das haben die umgedreht. Und was mich wirklich dieses Jahr wundert, ist, dass man jetzt einer Regierung, also von Politikern Glauben schenkt, ja, in all ihren Aktionen und Maßnahmen und so weiter, wo man noch vor ein paar Jahren gesagt hat, die kriegen von mir kriegen sie kein Vertrauen mehr. Also ich meine zumindest, also viele Leute wahrzunehmen, die vorher kritisch waren, den Regierungen nicht getraut haben und jetzt auf einmal tatsächlich das Spiel mitspielen. Und das finde ich halt, es wundert mich dieses Jahr, dass es wirklich auch, ich sag mal, in der kritischen Szene solche Leute gibt, die dann... Also ich erkläre mir das folgendermaßen. Der überwiegende Teil der Bevölkerung, also circa 2/3 schätze ich, sind nur insofern betroffen, dass sie halt draußen Maske tragen müssen und halt jetzt ins Homeoffice verbannt sind. Und ich glaube, die meisten finden es geil, weißt du? Endlich mal keine Kollegen, kein Chef, ja, du bist mal dein eigener Chef, kannst tagsüber Netflix gucken, machen, was du willst. Für einen Großteil ist das so. Ja, dann gibt's natürlich noch den anderen Teil, ja. Aber für diesen großen Teil ist das schon alles irgendwie gut und hat das irgendwie auch viele Bequemlichkeiten und irgendwie auch Vorteile. Es hat auch mal irgendwas, ja. Also ich habe zum Beispiel aus dem Frühjahr Lockdown habe ich das Beste für mich rausgenommen. Ich fand die Zeit mit meinen Kindern, ja, genial. Ja, das war ja wie ein Geschenk, irgendwie von März bis April, 2 volle Monate. Kriegst du voll und ganz Zeit mit deiner Familie geschenkt. Die hast du ja sonst nie. Ne? Sonst musst du früh raus, Schule abholen, dort noch irgendwie Programm. Ich fand das sehr schön. Aber zurück zum Thema. Ich glaube, dadurch, dass die Unannehmlichkeiten tatsächlich nur den kleineren Teil der Bevölkerung trifft, kann sich der größere Teil der Bevölkerung damit schon mal sehr gut arrangieren. Ja. Die es richtig hart trifft, das sind meistens auch die sich gar nicht gut artikulieren können, die dagegen wenig tun können. Die laufen vielleicht bestenfalls mal bei einer Querdenken-Demo mit, ja, aber die können da relativ wenig machen. Ja, die müssen das erdulden und sind dann so die sogenannten Wutbürger. So, und was das Schlimme daran ist, dass daraus dann so ein intellektueller Kampf entsteht, ja. Der Wutbürger geht auf die Straße und kann sich nicht artikulieren. So, der den es nicht so hart trifft, der sich für was Besseres hält, der sieht das und denkt sich dann, ach, was übertreibt der denn? So, und schon hast du irgendwie einen Konflikt, der ab diesem Moment schon gar nicht mehr auflösbar ist, weil beide Seiten ab dem Moment nur noch für sich selber argumentieren. Und das führt dann eben also wirklich, ich glaube, im Endeffekt im Kopf zu der Perversion, dass die Leute, die Maßnahmen befürworten, das ist jetzt kein Pauschalurteil, aber ich bin mir sicher, es gibt Leute, die freuen sich darüber, wenn jetzt viele Leute sterben. Ja, damit sie ein Argument haben und am Ende sagen können, siehste, ja, du hattest Unrecht, mhm, ja, mit deiner Skepsis. Also ich glaube, viele freuen sich da. Das ist doch genau dieselbe Häme wie jetzt bei diesem AfD-Politiker, der jetzt irgendwie vor 2-3 Wochen viral ging. Da gab es doch diese eine Szene im Bundestag, ja, der hat eine Rede gehalten und die Claudia Roth als Bundestagspräsidentin in dem Moment hat ihn aufgefordert, jetzt die Maske aufzusetzen, wenn er zu seinem Platz geht. Und das hat er natürlich auch gemacht. Er hat sich einen Topflappen aufgesetzt, so mit solchen Maschen da drinne. Und die Roth ist da halt fast ausgeflippt und hat schwarz gesehen, ja, und hat ihm dann da irgendwie in einem Riesenakt da mit einem Stift eine neue Maske aus der Hülle gefummelt etc. pp. Es war total lächerlich. So, aber dieser AfD-Politiker ist jetzt auf der Intensivstation mit Corona. Und das ist natürlich eine Steilvorlage für alle Corona-Kritiker. Zu perfekt. Ist zu perfekt. Lukas, da geht unser Radar wieder an. Das ist zu perfekt. Der Typ ist gekauft. Das war gemanagte Empörung. So, die wissen doch genau, was ist das für ein komischer Zufall, dass die einzigen Leute, die im Parlament die Bürger repräsentieren, die irgendwie gegen diese Maßnahmen sind und die Masken kritisch sehen, ausgerechnet von AfD-Leuten repräsentiert werden. Ein schlechter Scherz, ein Kammerspiel. Ja, haken wir ab, für mich ist das eine Show. Okay, ich rede jetzt wirr. Einfach. Das macht nichts. Ich habe vorhin aber auf Spiegel gelesen, es gibt nämlich eine neue These, da wird jetzt die Frage gestellt, warum sind denn in Sachsen jetzt eigentlich im Moment die Infektionszahlen so hoch? Warum ist da der Hotspot? So, und da stellt jetzt der Spiegel wirklich die Frage, liegt es am Rechtsextremismus? Wahrscheinlich. Und an den arabischen Großfamilien. Nein, in Sachsen liegt es eindeutig nur am Rechtsextremismus und man hat jetzt eine Korrelation gefunden, ja. Also man konnte noch nicht sagen, ob es jetzt wirklich daran liegt, dass jetzt in Sachsen die AfD da quasi, AfD-Hochburg hieß es da, ja. Sachsen ist die AfD-Hochburg von Deutschland, deswegen sind da die Infektionszahlen so hoch. Das klang selbst im Spiegel noch ein bisschen zu weit hergeholt und wir haben es dann noch versucht zu beweisen und haben dann eine Korrelation mit den Bundestagswahlergebnissen hergestellt und haben, also quasi von der letzten Bundestagswahl haben sie die Zahlen genommen und dann haben sie quasi die Neuinfektionszahlen irgendwie genommen und haben doch da tatsächlich sowas wie eine Korrelation gefunden haben wollen, wie auch immer, ja. So, also da guckt man halt da, wo es passt, nur damit man dann am Ende... Ja, die Infektionszahlen, ja, die repräsentieren ja die AfD-Wähler, ja. Da sieht ja, man also das wird ja wirklich in Relation, gesagt, ja. In den Kommunen, in den Kreisen, wo die AfD besonders viele Stimmen hat, da sind die Hotspots. Und als Beweis für die These, weil es ist ja ganz Sachsen betrifft es ja, und ganz Sachsen hat ja AfD gewählt, so nach dem Motto, ja. Aber es gibt ja noch einen Ausreißer in Bayern, nämlich der Landkreis Regen, ja. Da hat der AfD 20% geholt und auch da ist es ganz schlimm, so im Vergleich zum Rest zum Bayern, ja. Und in Regen findet ja auch dieser berühmt-berüchtigte Regentreff seit 20 Jahren statt, ja, wo wir ja auch seit 10 Jahren immer filmen. So, also diese Korrelation, die daher, also man wünscht sich regelrecht so ein Ergebnis. Ja, speziell jetzt bei Corona wissen wir ja, gab es ja direkt von ganz oben aus dem Bundeskanzleramt ein Papier, wo man ja sich einen Kopf darüber gedacht hat, wie kriegen wir denn die Bevölkerung überhaupt jetzt dazu mitzuspielen, ja. Und da hieß es ganz klar, beste Strategie, Panik schüren. Die hatten da wunderbare Ideen, die es da vorgeschlagen haben. Jetzt war das nun ein Papier, das kam wohl, ich weiß gar nicht mehr, warum das das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Ich glaube, die AfD hatte eine kleine Anfrage gemacht, Monate später, irgendwann im Mai, und dann wurde die im August oder so, kam die dann raus. So, wenn man jetzt aber bedenkt, dass das jetzt mal eine Sache ist, die nach Monaten rauskam, es gibt so viele Sachen, von denen wir überhaupt nichts erfahren. Und ganz offensichtlich steht ja auf der Agenda, wenn man sich einfach mal anguckt, was so passiert, dass man jetzt eben nicht mehr nur die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt, ja, damit möglichst viele in Angst zu Hause verharren, sondern man bekämpft jetzt eben noch alle anderen Querulanten. Ja, also wenn du keine Maske im öffentlichen Raum anhast, da wo es eben geboten ist, 250 Euro Geldstrafe. Ja. Wenn du im Internet irgendwie deine Meinung sagst, wirst du erst gesperrt oder im Livestream stürmen dir die Bullen in die Bude rein. Wie oft das in letzter Zeit passiert ist, ja. Oder eben du wirst gleich gelöscht. Ja. Und es wird Druck ausgeübt, ja, wenn mit allen, mit denen du irgendwie was zu tun hast, ob das jetzt ein Vermieter ist für einen Kongress, für eine Veranstaltung, ja, oder ein Buchverlag oder sonst irgendwas, ja, da wird Druck ausgeübt. Also es ist Wahnsinn, was hinter den Kulissen wirklich stattfindet. Und es ist tatsächlich so, dass alle Menschen oder also sehr viele Menschen, die in der DDR groß geworden sind, die das mitgemacht haben, die den Mauerfall miterlebt haben von der DDR-Seite aus und so weiter, die sagen fast alle hier im Osten, das erinnert die so sehr an die letzten Jahre der DDR, was hier passiert ist. Natürlich gibt es viele, viele Unterschiede, ne? Aber so vom Gefühl her und die Ostdeutschen kennen ja das Gefühl im Vergleich zu den Westdeutschen, ja? Ja. Dieses Gefühl zu haben, du weißt doch genau, wie es ist, ja? Aber die wollen dir die ganze Zeit erzählen, die dir was anderes, ja? Und am Ende passiert es innerhalb von wenigen Wochen und auf einmal sagen alle, ja, naja, wir wussten ja schon immer, wie es ist. So ja. Einfach nur, weil von oben dieses von oben herab, es wurde einfach abgeschnitten. Ja, auf einmal haben das alle ausgelacht. Ja, auf einmal war der Honecker eine Witzfigur, auf den alle vorher irgendwie Jahrzehnte gehört haben. Ja, wie ist sowas eigentlich möglich? Ja, und ich sehe halt den großen Unterschied heute leider, dass in der DDR damals, dass alle wussten, ja, da wusste jeder, dass du von der aktuellen Kamera verarscht wirst. Das wusste jeder, ja, und jeder wusste auch, dass du das gefälligst nicht sagen darfst. Und ähnlich ist es halt heute halt auch, nur dass eben diese Propaganda von oben herab, die sozusagen die Schäfchen kontrolliert, so sehr viel besser geworden ist, dass sie halt wirklich bei vielen Menschen, und ich schätze bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen funktioniert. Also das ist das, vielleicht was ich wahrnehme. Vielleicht war die Propaganda im Westen schon von Anfang an besser. Wie bitte? Vielleicht war die westliche Propaganda inspiriert von dem amerikanischen Way of Life schon die ganze Zeit besser. Natürlich, der Osten hat sich ja danach gesehnt. Ja. Darauf werden die Leute jetzt auch schon gegenseitig angehetzt. Also gestern und vorgestern stand in der Morgenpost ein großes Bild. Da war ein Kind abgebildet und da stand dann Kinder oder hinter Kindern, die keine Maske tragen, steckt oft eine psychisch auffällige Mutter. Ja. Ich meine, das ist hart, das ist wirklich hart. Also das ist, grenzt ja schon fast an Verleumdung. Ja, Verleumdung. Da müsste man noch juristische Schritte einleiten. Und das ist das, was ich mich eh frage, Frank, Spreadshirt. Also ihr habt ja nun wirklich nichts, hat nur wieso nicht da eine Rechtsabteilung, die sich darum kümmern kann, zu sagen, hey, wisst ihr was? Ihr seid da in Leipzig direkt nebenan. Ich komme mal gerade vorbei und hätte gerne einen Termin mit Herrn und Frau XY. Und dann könnt ihr mir mal erzählen, welcher Divi euch da geritten hat, hier diesen Channel zu sperren, wo nur so ein paar richtig liebenswerte Comic-Motive irgendwie zu drucken sind. Das kann dort wohl nicht rechtens sein. Und ist das vielleicht nur ein Verfahrensfehler? Dann können wir es ja dabei belassen. Sie machen wieder den Channel auf und alle sind glücklich. Ja, wenn es nur so einfach wäre. Also ja, ist natürlich richtig. Ja, es ist ein Leipziger Unternehmen. Die sitzen 2 Kilometer entfernt von Nuviso. Es ist natürlich lächerlich. Ich meine, ich war auch vor vielen, vielen, vielen Jahren oft dort in den Produktionshallen, habe da auch für die ein paar Imagefilme gemacht und so. Also es ist wirklich lächerlich. Und ich glaube im Endeffekt, derjenige, der diese Entscheidung getroffen hat, es wird ja im Endeffekt nur eine Person gewesen sein. Ich glaube nicht, dass es da ein Meeting gab wegen Nuviso. Ja, der wird es einfach nicht besser gewusst haben. Ja, der wird halt irgendwie ein paar Hinweise bekommen haben von irgendwelchen Denunzianten. Hier, Nuviso, guck mal, bei Psiram ganz böse und bla. So halt Google die mal, so nach dem Motto, weißt du. Ja, und dann hat er gesagt, oh Gott, Image, ganz schlimm, die müssen weg. So, und dann halt einfach auf Löschen geklickt, E-Mail raus, fertig für die. Und dürfen die ja sogar. Ja, also die verstoßen damit ja nicht gegen irgendwas. Ja, also die schreiben ja auch in ihren Community Guidelines, dass wenn dir deine Nase nicht passt, dass die dich löschen. Steht also drin, mehr oder weniger. Okay. Und ja, anders ist es zum Beispiel bei YouTube. YouTube kann sie nicht mit Spreadshirt vergleichen, weil YouTube wirklich international Infrastruktur geschaffen hat. Da dürfte es denen eigentlich nicht so leicht gemacht werden, nach Willkür sozusagen da die Leute vom Portal zu kicken. Ja, also das müsste theoretisch zumindest nach deutscher Rechtslage eigentlich angreifbar sein. Und ist es ja, waren ja auch schon viele erfolgreich vor Gericht gegen YouTube. Aber ganz ehrlich, was soll das? Ich habe ja auch keine Lust, hier permanent irgendwelche Videos einzuklagen und dann dreimal im Jahr irgendwie meinen Kanal zurückzuklagen und so. Das kann ja nicht der Standard sein. Ja. Und ich bin mir sicher, das wird auch Lösungen geben. Allerdings befürchte ich schon, dass diese Lösungen uns gar nicht gefallen, ja. Weil im Moment sieht so aus, dass die Lösung wäre, KenFM, Nuviso oder auch kleinere Channel, die jetzt noch nicht so groß sind, ne, Georg, dass man die am besten gleich von vornherein rauslässt, ganz pauschal, und dann gibt es auch keinen Stress mehr, so nach dem Motto. Und dazu muss man sagen, wenn man sich jetzt deren eigenen Richtlinien anguckt, was die nicht wollen, ja, also die wollen keine Hardcore-Verschwörungstheorien und Corona-Leugnung etc. pp. Da frage ich mich aber, warum ist denn YouTube voll davon? Warum wird mir jeder bekloppte Mega-Scheiß von YouTube gefeatured? Ja? Das verstehe ich nicht. Also die Sachen, die gelöscht werden, das sind so ein Interview, Sky Dumont interviewt Bhakti, ja, sowas wird gelöscht. Oder eine RT-Reportage, ja. Oder Billy Six, der mit der Videokamera durchs Krankenhaus rennt. So. Oder wir, weil wir die WHO zitiert haben mit ihrer Metastudie über die Infektionssterblichkeit und so, weißt du? Solche sachlichen Debatten, ja, wo man jetzt wirklich halt einfach sich auf einer einigermaßen intellektuellen Ebene darüber austauscht, ja, das wird alles wegzensiert. Ja, so. Klar. Aber der übelste Scheiß und Verschwörungsmist, ja, der boomt und wird von YouTube noch gefördert und gefeatured. So ein Zufall. Man muss aber doch jetzt, glaube ich, mal festhalten, dass wenn Menschen von jetzt auf gleich über monatelang in einem Winter, wo es eh immer Grippewellen gibt, wo die Depressionen auf dem Vormarsch sind, wo das Licht weggeht, so, und nach so einer immensen Psychoterrornummer, die jetzt über 9 Monate läuft, dass das vielleicht auch das Immunsystem ein bisschen zurückgehen lässt, wenn man, ne, nicht mehr so viel soziale Interaktionen hat, das ist ja kein Geheimnis. Und ich denke, dann denk nicht ich nur so, vielleicht, sondern das ist es. Das ist tatsächlich auch mit einem. Klar kommen jetzt irgendwann mehr Krankheitsfälle rein, so. Aber hattet ihr die gleiche Panik auch schon letztes Jahr, als es das im Winter auch gab? Und wo wir in unserer Haus-WG auch alle 2-3 Mal die richtig übelste Scheißerei hatten und gedacht haben, ey, uns zerfetzt den Magen, ey, rette mich, wer kann, so, ne? Das ist ja jetzt keine neue Erfahrung, aber es wird jetzt dadurch, dass alle genau dahin gucken und dass dieser Brand, diese Lupe jetzt da drauf fokussiert ist, ey, wir wissen, ich lebe hier mit ganz gefährlichen Leuten, Heilpraktiker und so, Leute, die so eine Aufstellungen und Hypnosen machen und so. Und ich kenne die Macht der Psychosomatik und des Placebos. Und das ist natürlich nicht alles, aber das ist ein Anteil und den kann man auch nicht da rausreden oder rausrationalisieren. So. Ein Haufen, ne? Und das wird mit zunehmender Zeit, wird der Faktor immer heftiger werden, beziehungsweise Placebo. Ja. Ich wollte einfach noch ein Bild nochmal wiedergeben, was in der Gesellschaft momentan passiert. Ja, weißt du, was das ist? 50 Cent hat nämlich gesagt, Gangsters get religious when they start bleeding. Aber nur so viel. Klar, ne, wenn du damit in Kontakt kommst, du bekommst einen anderen Zugang, als die ganze Zeit nur zu sagen, hey, scheiß drauf. Natürlich. Und ich bin ganz bei dir, wenn du sagst, dass das, was wir in den letzten Monaten hatten, das beeinflusst das Ganze. Bin ich ganz bei dir. Ich wollte halt nur sagen, ja, da scheint was zu sein. Das ist auch, wirkt auch anders auf auf die Menschen, ja, anhand der Symptome kann man das erstmal feststellen. Und das ist ja nie das, was ich jemals geleugnet hätte. So, ne? So, was nur halt sehe ich die pandemische Lage nicht. Ich habe da auch voll Verständnis. Alles rechtfertigt. Ich habe da auch voll Verständnis für diese Leute. Ich will nur sagen, wir hatten wirklich genau ein Jahr vorher die richtig krasse Scheißerei und Darmgrippe irgendwie in der Wohngemeinschaft. Und was haben wir von selbst gemacht, ohne dass es uns Hinz und Kunz morgens an der Bahn und in der Zeitung überall aufs Brot geschmiert hat? Wir haben natürlich überlegt, können wir die Hygienevorkehrungen erhöhen? So, ne, auf den kritischen Plätzen wie Toilette, mehr Hände waschen und so, weil wir nicht wollten, dass das die ganze Zeit rumgeht. Aber auf die Ideen kommen Menschen ja selber. Und da hast du es ja auch gesagt, das muss ich dann doch der Politik vorwerfen. Wenn ich nicht überzeugt bin davon, dass das stimmt, was die mir sagen, dann ist das doch nicht mein Fehler. Dann müssen die sich doch mehr Mühe geben, wenn es doch die Wahrheit ist, mich davon zu überzeugen, dass das gerade wirklich Phase ist und dass das anliegt. Ich habe aber das Gefühl, mich will da jemand verarschen, und zwar für seine eigene Tasche. Der will Patte auf meinen Nacken machen. Und das ist einfach ein scheiß Gefühl, das will keiner haben. Und da kannst du den Leuten nicht sagen, ey, ihr seid die letzten Spastis und Nazis und hört mal auf, sowas zu denken. Was ist ein Gefühl?